Schalt das Radio ein, hör die Masen rein. Auf 91,4 FM in Barcelona. Schalt das Radio ein, hör die Masen rein. Schalt das Radio ein. Guten Morgen für die einen, guten Tag für die anderen und allen, die uns nachts hören, rufe ich ein Gute Nacht zu. Hier ist Niemandsland, hier beginnen 2 Stunden totales Radio mit Musik, Informationen, Nachrichten, Interviews und Kommentaren. Von 10 bis 12 wollen wir wieder einmal versuchen, Sie zu informieren, zu unterhalten, zu verblüffen und zu belehren, zu erheitern und zu bestürzen, zu beruhigen und zu besänftigen, zu erfreuen und wütend zu machen, Sie zuversichtlich und auch optimistisch zu stimmen, trotz alledem. Trotz des kriminalkapitalen Irrenhauses Welt, in das wir alle so absurd verdammt sind zu leben, aus dem wir uns befreien werden. So oder so. Willkommen in einem neuen Niemandsland. Es ist Samstag, der 28. Januar 2017. Kurz nach 10 in der Frühe. Die ganze Nacht gab es Regenfälle und den ganzen gestrigen Tag. Und jetzt hat es ein bisschen aufgehört zu regnen. Und wir rechnen sogar damit, dass eine schüchterne Sonne hervorkommen wird. Hinter der dichten Wolkendecke. Kontrabanda FM 91.4 im Herzen von Barcelona. Laufen durch die Gassen mit den kleinen Cafés. Letzte Sonnenstrahlen sagen, bitte nicht gehen. Maronenstände rauchen, Straßenkatzen fauchen. So was Schönes, Volles habe ich noch nie gesehen. Küss mich, bis der halbe Mond aufgeht. Zieh mich durch die Kneipen, bis die Muezzine schreien. Küss mich von gestern auf heute in Istanbul. Deine Augen golden wie Istanbul. Sieh's mir nach, wenn ich kein Wort verstanden hab. Deine Nacht, deine Nacht, deine Nacht macht mich wahr. Istanbul, Istanbul. Ich tanz wie ein rostiger Bosporus kam, Schulmädchen Kopftücher, Tarkan. Ein alter Mann spielt traurig saß am leergefegten Taxiplatz. Schwarzer Tee macht meine Augen wieder auf, dicke Möwe fliegt zum Meer hinaus und du bist so nah, dass es mir den Atem raubt. Lass uns nicht nach Haus gehen, ich will uns so einrahmen, wenn alle Schiffe schlafen, im Morgenrot. Wir werden anders nach Haus gehen, racke hier, racke da, unten in Galata, mit neuen Freunden im Arm, mit neuen Freunden im Arm. Seite Istanbul. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 20. Teil. Der kurze Sommer der Anarchie. Una sola Union, hombro con hombro, unidos todos, hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales mafiosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las bravas milicias populares! Militärisch gesehen hatte Franco die erste Runde verloren. Als sich eine Woche nach Beginn der Erhebung, im Spätsommer 1936, so etwas wie eine Front abzuzeichnen begann, stellte sich die Lage folgendermaßen dar. Die Putschisten kontrollierten in Südspanien nur einen kleinen Brückenkopf um Sevilla und im Norden einen breiten Streifen von der französischen bis zur portugiesischen Grenze. In Burgos, der alten Hauptstadt Kastiliens, errichtete die Generalsjunta ihr Hauptquartier. Aber es war ein Hauptquartier ohne Chef. Der vorgesehene politische Kopf der Erhebung, General Sanjurjo, der aus dem portugiesischen Exil in das sogenannte befreite Gebiet einfliegen sollte, war beim Start in Lissabon abgestürzt. Und General Franco, der militärische Führer, saß noch immer in Marokko fest. Die Volksfrontregierung dagegen kontrollierte den größten Teil des Landes mit der Hauptstadt und den wichtigsten Industriegebieten Kataloniens und des Baskenlandes. Allerdings waren das Baskenland und die ganze Biscaya-Küste vom Rest der Republik abgeschnitten. Doch was nun die Spanische Republik genannt wurde, hatte mit dem Staat, der bis zum 18. Juli bestand, nicht mehr viel gemeinsam. Dieser Staat war unter dem doppelten Anprall des Militärputsches und der Revolution zusammengestürzt wie ein Kartenhaus. Zwar war die äußere Fassade, Präsident, Regierung, Parlament, erhalten geblieben, doch dahinter stand keine reale Macht mehr. Die Amtsgewalt der Ministerien reichte nicht über ihre Büros hinaus. Es gab keine Polizei, keine Justiz, keine Bürgermeister mehr. Der alte Traum der Anarchisten war erfüllt. Der Staat hatte sich aufgelöst. Es gab nur noch die Macht der Komitees. Für einen kurzen historischen Augenblick war Spanien eine Räterepublik, die einzige echte der modernen Geschichte. Sobald man die Grenze überschritten hat, wird man von Bewaffneten angehalten, berichtet im August 1936 der französische Journalist Robert Lauzon. Wer sind diese Menschen? Sie sind Milizangehörige, das heißt Arbeiter in ihrer gewöhnlichen Kleidung, aber mit Waffen. Bei ihnen liegt die Entscheidung, ob man gleich zurückgeschickt oder ob das Komitee eingeschaltet wird. Das Komitee ist eine Gruppe von Menschen, die droben im Nachbardorf residiert und dort die gesamte Macht ausübt. Es hat die lokale Miliz organisiert, es genehmigt das Betreten und Verlassen des Ortes, es hat die Geschäfte der Frankisten geschlossen und nimmt die unvermeidlichen Requisitionen vor. So ähnlich sah es in den ersten Monaten des Bürgerkrieges überall auf dem Territorium der Republik aus. In Madrid lag die wahre Macht bei der UGT, dem Sozialistischen Gewerkschaftsbund. Er besaß eine gut funktionierende Infrastruktur, darunter einen völlig autonomen Nachrichtenapparat, nämlich das Telefonnetz der Eisenbahn. Die Revolution nahm in Madrid karnevalistische Züge an. Der deutsche Kommunist Gustav Regler, der in jenen Tagen in der spanischen Hauptstadt eintraf, schreibt: Es war etwas Trunkenes in den Menschen, ein heiterer Irrsinn im Spiel, ein Fanatismus für eine Freiheit, die nie zu einem geordneten Staatsgebilde der alten Vorbilder führen konnte. In ihrem äußeren Gebaren wirkten die Milizionäre, als hätte die französische Revolution sie auf die Straße geschleust. Sie liebten wehende Fahnen, sie bauten Barrikaden, die mehr den Verkehr behinderten als der Revolution dienten. Mit Schärpen umgürtet und in phrygischen Mützen rasten sie in beschlagnahmten Cadillacs durch die Gran Vía. Keiner wusste, wie gut oder wie schlecht der Krieg stand. Barcelona war anders. In der Hauptstadt Kataloniens herrschten die Anarchisten. Vom ersten Tag an versuchten sie, ihre Utopie von der klassenlosen Gesellschaft in die Praxis umzusetzen, ohne Rücksicht auf die Erfordernisse des Krieges. Sie führten in der lebenslustigsten Stadt Spaniens ein düsteres proletarisches Regiment. Ihre Milizen mit schwarz-roten Halstüchern, Revolver im Gürtel, beherrschten die Straßen. Theater, Restaurants, Luxushotels waren geschlossen. Dafür verteilten Wohlfahrtsausschüsse kostenlos Suppe an die Armen. Die Regierung Kataloniens empfahl der Bevölkerung, keine bürgerliche Kleidung, insbesondere keine Hüte mehr zu tragen. Wo die CNT die Macht besaß, und das war praktisch in ganz Katalonien und Aragonien, aber auch in weiten Gebieten des Südens, wurden Landwirtschaft und Industrie radikal kollektiviert. Die Latifundien wurden im gesamten republikanischen Gebiet enteignet, aber darüber hinaus zwangen die Anarchisten auch die Klein- und Mittelbauern in Kolchosen. In der Industrie wurden durch ein Dekret der Madrider Regierung alle Betriebe beschlagnahmt, die von ihren Eigentümern verlassen worden waren, und das war die überwiegende Mehrheit. Darüber hinaus aber kollektivierte die CNT in Barcelona alle Hotels, Warenhäuser und sogar die städtischen Dienstleistungsbetriebe, vom Wasserwerk bis zum Hauptpostamt. In manchen ländlichen Gebieten ging die Vergesellschaftung bis hinunter zum kleinen Krämer und zum Bäcker. Es gab Regionen, in denen das Geld abgeschafft und stattdessen Gutscheine ausgegeben wurden, selbst zum Haareschneiden beim Friseur. 30 Jahre danach erschien dieser kurze Sommer der Anarchie einer neuen revolutionären Generation in Frankreich und Deutschland in romantisch verklärtem Licht als verlorenes Paradies. Doch jener Sommer in Spanien war begleitet vom tausendfachen Echo der Erschießungskommandos. Der Auftakt des Bürgerkrieges war ein Blutrausch, wie ihn Spanien noch nicht erlebt hatte. Er stieg aus den Tiefen der Geschichte auf und entlud sich in einer Orgie gegenseitiger Vernichtung, auf der rechten wie auf der linken. Nach Schätzungen des britischen Historikers Hugh Thomas wurden in diesem Sommer 80.000 Menschen umgebracht. Es war der Versuch der beiden Spanien, die jeweils andere Seite auszurotten. Hier ist zunächst vom Terror der Linken die Rede. Er verdunkelt bis heute das Bild der kämpfenden Republik. Den Faschisten diente er als billige Propagandawaffe und den Freunden der Republik schlug er ins Gesicht. Es war, wie der deutsche Augenzeuge Franz Borkenau schreibt, ein Massenterror im doppelten Sinne des Wortes. Er wurde von den Massen geführt und er forderte Massen von Opfern. Dieser Terror erinnerte an die Massaker vom September 1792 in Paris und an die Massaker von 1918 in Russland. Zwischenbemerkung: Wir haben in den letzten Monaten das Unrecht, den Terror und die Kriegsverbrechen der Nationalen bzw. der Frankisten in dieser Radioserie über den spanischen Bürgerkrieg ausführlich dargestellt. Wir, die wir daran glauben, dass bessere Menschen vor allem aus einer besseren Gesellschaftsform, für die es sich zu kämpfen lohnt, hervorgehen, wollen über den Terror und das Unrecht, das auf republikanischer Seite der Barrikade begangen wurde, nicht schweigen. Es wäre falsch und heuchlerisch und würde unsere Prinzipien unglaubwürdig machen. Sommer 1936. Der Terror richtete sich gegen die Kirche, gegen das Bürgertum, gegen rechte Politiker, gegen die Funktionsträger des bürgerlichen Staates. Er richtete sich schlechthin gegen alle Andersdenkenden und er war ein bequemer Deckmantel für Abrechnungen mit privaten Feinden und politischen Rivalen. Das Instrument des Terrors waren die Checkers, so genannt nach der ersten bolschewistischen Geheimpolizei. Aber die spanischen Checkers von 1936 waren nichts anderes als Mordkommandos bestimmter Gruppen und oft simple Gangsterbanden. Alle Milizgruppen, alle politischen Parteien der Linken, alle Stadtteile, alle Dörfer hatten ihre Checkers. Allein in Madrid soll es 277 Checkers gegeben haben, darunter die berüchtigte Brigade der Morgendämmerung. Alle Checkers hatten die gleiche Methode. Vor Sonnenaufgang holte sich das Kommando sein Opfer, setzte es in ein Auto und erledigte es irgendwo außerhalb am Straßenrand. Die spanische Redensart »dar un paseo«, eine Spazierfahrt machen, wurde zum Synonym für Mord. Und bis heute hat das Wort seinen makabren Klang nicht verloren. Franz Borkenau begegnete dem Terror bei einer nächtlichen Autofahrt. Auf der Chaussee standen zwei Lastwagen ohne Licht und in der Mitte der Straße von Madrid nach Córdoba lagen, oh entsetzlicher Schrecken, Leichen. Nichts, was ich in meinem Leben gesehen hatte, kam diesem Eindruck des Grauens gleich. Die Lastwagen schienen ein furchtbares Geheimnis zu bergen. Einige meiner Begleiter glaubten, Geräusche zu hören, die von diesen Wagen kamen. Ich wollte halten. Aber der Fahrer, fast wahnsinnig vor Angst, gab Vollgas. Wie viele Leichen dort lagen, konnte ich in dem kurzen Augenblick nicht ausmachen. Aber der Körper einer weißgekleideten Frau, von deren Brust Blut herabfloss, war klar erkennbar. Die Regierung war außerstande, den Terror einzudämmen. Sie schloss die Augen vor den Blutbädern. Erst ein Jahr später, als die Republik versuchte, die staatliche Autorität wiederherzustellen, raffte sich der neu ernannte Justizminister Manuel de Irujo, ein katholischer Baske, dazu auf, den Terror öffentlich zu verurteilen. Er sagte: »Dieser Bürgerkrieg ist gekennzeichnet durch die Grundauffassung des Faschismus, der die Gewalt zum Dogma erhebt. Aber auch die Volksbewegung hat sich mit Blut befleckt. Das republikanische Hinterland hat ungezählte Morde zu verzeichnen. In den Straßengräben, in den Friedhöfen, in den Gefängnissen und an anderen Orten haben sich die Leichen gehäuft. Frauen, Priester, Arbeiter, Kaufleute und die Ärmsten der Gesellschaft fielen den sogenannten Paseos zum Opfer. Ein Wort, das in der Volkssprache den Mord umschreibt. Dieser barbarische und verbrecherische Terror hat den reinen Boden der Volksdemokratie mit unschuldigem Blut getränkt.« Der Terror wütete am erbarmungslosesten gegen die Kirche. Die Revolutionäre glaubten, dass die Kirche der schlimmste, böseste und gefährlichste Feind des Fortschritts, der Reform, der sozialen Gerechtigkeit sei, so die französischen Historiker Brouet und Demime. Wenn spanische Arbeiter und Bauern Kirchen in Flammen aufgehen ließen und Geistliche erschossen, glaubten sie nicht nur den Erzfeind zu treffen, sondern auch das schlechthin Böse auszurotten. Es gibt Dokumente unbeschreiblichen Grauens über die Kirchenverfolgung. Heute erschrecken selbst spanische Anarchisten darüber. Die Fakten genügen. Mit Ausnahme des Baskenlandes wurden fast alle Kirchen in Spanien geplündert oder in Brand gesteckt. In Barcelona blieb nur die Kathedrale verschont. Insgesamt wurden 7.937 Kleriker ermordet, darunter 12 Bischöfe und 283 Nonnen. Am 11. August 1936 verbot die Zentralregierung in Madrid auch offiziell den Gottesdienst und ordnete die Schließung aller Kirchen an. Der französische Dichter und Flieger Saint-Exupéry zieht im Sommer 1936 mit einer Kommission durch Spanien, um Unschuldige zu retten. »Man erschießt hier, wie man Wälder abholzt«, schreibt er. Er kommt in ein Dorf. »Sie haben 17 Faschisten füsiliert, den Pfarrer, seine Haushälterin, den Küster und 14 kleine Honoratioren.« In einem anderen Dorf hat Saint-Exupéry Glück. Das Komitee gibt ihm einen Mönch heraus. Der Bürgermeister, dem wir dieses Geschenk eines Lebens verdanken, erklärt uns voller Stolz, »Wir haben viele Schüsse auf ihn abgegeben. Wir glaubten, wir hätten ihn erledigt.« Er entschuldigt seine Ungeschicklichkeit. Allerdings war es Nacht. Als wir abfahren, wechseln wir endlose Händedrücke mit diesen berühmten Terroristen. Vor allem schüttelt man dem Geretteten die Hand. Man beglückwünscht ihn dafür, dass er noch lebt. Es war ein politisches Wunder, dass aus dieser Republik, die vom Fieber des Massenterrors geschüttelt wurde, die keine Armee mehr besaß, die nur noch ein Spielball der Anarchie war, dass aus dieser Republik wieder ein Staat wurde. Dass sie das wahllose Morden, das Chaos überwand und sich ihrem eigentlichen Gegner, dem General Franco, zuwenden konnte. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Sie hörten, es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 20. Teil. Eine Niemandsland Radioart Produktion 2017. Literaturhinweise zum Thema. Ich verweise auf das Buch von Pierre Brouet und Émile Temim, Revolution und Krieg in Spanien, Geschichten des Spanischen Bürgerkrieges, erschienen bei Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1968. Dann Hans Landauer, Erich Hackel, Lexikon der österreichischen Spanienkämpfer 1936 bis 1939. Der Verlag ist die Theodor Kramer Gesellschaft, Wien 2003. Arthur Köstler, Menschenopfer unerhört, ein Schwarzbuch über Spanien, Edition du Carrefour, Paris 1937. Erich Hackel, Soweit uns Spaniens Hoffnung trug. Rotpunkt Verlag, Zürich 2016, 400 Seiten. Es handelt sich hier um eine Anthologie, überwiegend Augen- bzw. Zeitzeugen. Egon Erwin Kich, Die drei Kühe, eine Bauerngeschichte zwischen Tirol und Spanien. Amalien Verlag, Madrid 1938. Es gibt eine kommentierte Neuauflage von 2012. Und natürlich das Buch von Hans Magnus Enzensberger, Der kurze Sommer der Anarchie, Buenaventura Durrutis Leben und Tod, erschienen bei Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1977. Und ich möchte auch einmal etwas Musik zum Thema empfehlen. Pete Seeger, Songs of the Lincoln Brigade, enthalten in Jürgen Schebera, das ist der Herausgeber, España en el Corazón, Spanien im Herzen, Canciones de la Guerra Civil Española 1936 bis 1939. Dazu gibt es ein Begleitbuch und eine Edition von 7 CDs mit Liedern dieses Krieges von vielen Liedermachern aus verschiedenen Ländern. Erschienen beim Label Bear Family Records in Berlin im Jahr 2015. Februar 1937. In dem Tal dort am Rio Jarama schlugen wir unsere blutigste Schlacht. Doch wir haben auf Tod und Verderben die Faschisten zum Stehen gebracht. Doch wir haben auf Tod und Verderben die Faschisten zum Stehen gebracht. Zeigt uns, wie man mit alten Gewehren einen Panzerangriff heil übersteht. Zeigt uns, wie man in offener Feldschlacht einem Tiefliegerangriff entgeht. Zeigt uns, wie man in offener Feldschlacht einem Tiefliegerangriff entgeht. Ja, wir haben die Stellung verlassen, denn es half auch kein O Herr, mon Dieu. Kameraden der Interbrigaden, unseren Toten ein letztes Adieu. Kameraden der Interbrigaden, unseren Toten ein letztes Adieu. Eines Tages, da stehen Campesinos als die Sieger auf spanischem Feld, und das Tal dort am Rio Jarama wird gehören dem Mann, der's bestellt. Und das Tal dort am Rio Jarama wird gehören dem Mann, der's bestellt. Ja, das war der 20. Teil unserer Serie Es lebe der Tod. Geschichten aus und über den spanischen Bürgerkrieg. Heute ein sehr heikles Thema. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben das in den Kontext zu stellen vermocht. Und es geht weiter mit aktuelleren Sachen. Heute steht zum Beispiel Russland auf dem Programm. Warum? Weil der Russe an allem schuld ist. Gut, dass es den Russen gibt, aber dazu gleich mehr. Ich versuche mal, Werners Mikro jetzt einzustellen. Der ist nämlich auch wieder da. Der ist dem Krankenbett entstiegen. Mit Buttermilch und geriebenen Knoblauchzehen hat er das hoffentlich geschafft. Ich werde ihn mal fragen. Moment. Ja, guten Morgen, Werner. Hallo. Guten Morgen. Ja, mir geht's wieder besser, obwohl ich sagen muss, also ich habe nicht ein einziges von deinen Rezepten ausprobiert. Das soll nicht heißen, dass ich dir nicht traue. Ich habe andere Rezepte angewendet, so von früher, von meiner Oma, und das hat auch funktioniert. Und Bammels Rezept mit dem Glas Schnaps oder was er da erzählt hat? Auch nicht. Gut. Na gut, schön, dass du wieder hier bist. Wir haben die Sendung schon seit über einer halben Stunde eröffnet. Und wie gesagt, es steht Russland auf dem Programm. Ich mache mal kurz eine Einführung und dann können wir darüber reden. Es wird ja behauptet, Putin hätte die Wahlen entschieden in USA und allerlei anderen Blödsinn. Und ich meine also, gut, dass es die Russen gibt. Denn der Russe ist an allem schuld. Die Witterung ist außergewöhnlich kühl oder viel zu heiß. Der Russe war's. Eine rechtsnationalistische Partei wirbelt die Bundesrepublik Deutschland durcheinander. Wieder dieser Russe. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, rutscht ins Umfragetief. Sie ahnen es. Wenn es den Russen nicht gäbe, die Deutschen müssten ihn erfinden. Auch der Regierung leistet er gute Dienste. Wir haben gelesen, Focus Online hat unlängst ein Regierungsdossier in die Hände bekommen. Jetzt Achtung, das beweist, jetzt halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, der russische Geheimdienst nutzt die Enthüllungsplattform WikiLeaks, um mit lancierten Berichten Deutschland zu diskreditieren und das Ansehen des Kremls zu erhöhen. Stellen Sie sich das einmal vor. Das sind also die großen Sorgen der bürgerlichen Presse in Deutschland. Besonders perfide, jetzt Achtung, ein hoher Sicherheitsbeamter habe jetzt die Fokus-Spürnasen aufgeklärt darüber und diesen Leuten gesteckt, dass, Achtung, der Russe 2009 vertrauliche Bundeswehrunterlagen über die Bombardierung von 2 Tanklastzügen in Afghanistan mit mehr als 100 Toten beschafft und über WikiLeaks veröffentlicht habe. Das hat der böse Russe getan. Damit stand die Bundeswehr, die wollten ja nur helfen, und die gesamte NATO, die überall auf der Welt hilft, am Pranger. So greint ein Regierungsbeamter im Revolverblatt Fokus. Und so war es auch. Hatte sich doch Oberst Klein, der den Befehl zur Einäscherung von 142 afghanischen Zivilisten wegen eines vermuteten Benzindiebstahls erteilt hatte, als Christ mit diesen Entscheidungen schwer getan, das hat er gesagt. Ich als Christ tue mich da sehr schwer. Als gläubiger Offizier, Gott mit uns, ist Klein selbstredend auch zum Gebet in die kirchliche Kapelle gegangen. Der Gott, der Eisen wachsen lässt, konnte dort wohl die letzten Zweifel ausräumen, feuerfrei. Gott mit uns stand übrigens auch auf der Koppel der Soldaten vor Stalingrad. Der Deutschen, nicht der Russischen. Hätte der Russe das also nicht öffentlich gemacht, das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland wäre höher. Die Opfer hätten nie entschädigt werden müssen. Halt nein, sie wurden nie entschädigt, oder doch ein bisschen. Keine Pflichtverletzung urteilte das Oberlandesgericht Köln 2015. Dafür wurde aus dem Obersten ein echter General. Ja, Klein wurde befördert. General Klein. Solange das so ist, sollte der Russe auf gar keinen Fall von seinem Tun ablassen. Der Russe ist schuld. Und wir wollen nicht sagen, dass der Russe nicht selber Dreck am Stecken hätte. Der Russe klingt hässlich. Sagen wir mal, das russische Putin-Regime. Aber es ist eine Schlammschlacht zwischen Gangstern. Donald Trumps, kommen wir zur Aktualität. Ausdrücklicher Wunsch, die Beziehungen mit Russland zu verbessern, ist Sand im Getriebe und war Sand im Getriebe für Hillary Clintons Pläne, nach denen Russland zahlen muss, und zwar für sein schlechtes Verhalten im Mittleren Osten und anderswo. Sollte Donald Trump sein Versprechen einlösen, wäre dies ein harter Schlag für den aggressiven NATO-Aufmarsch an den europäischen Grenzen zu Russland. Außerdem würde es der US-Rüstungsindustrie große Verluste bescheren, die unter dem Vorwand einer russischen Bedrohung den Verkauf von milliardenteuren, völlig überflüssigen Waffen an NATO-Verbündete plant. Die Befürchtungen der Kriegsbefürworter könnten jedoch übertrieben sein. Denn nach Trumps Ernennung sieht es so aus, dass der Anspruch der USA auf die Rolle einer exzeptionellen, unverzichtbaren Ausnahmenation wahrscheinlich den Wechsel beim Führungspersonal überleben wird. Es könnte aber eine Schwerpunktverlagerung geben und die bisherigen Nutznießer der absoluten Herrschaft könnten diese Herausforderung nicht tolerieren. So, Werner, das war die Einführung zum Thema Russland und was da strategisch weltweit im Moment gekocht wird. Der Russe hört sich natürlich wirklich schlimm an. Das ist so ähnlich wie der Franzose. Der Tommy. Oder der Deutsche. Ja, also das ist wirklich schrecklich. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, mein Großvater war im Ersten Weltkrieg, ne? Und er hat so geredet. War ein guter Sozialdemokrat, sagen wir mal. Aber der hat auch immer über den Franzosen geredet. Ne? Und sein Sohn dann, der war dann noch weiter rechts, also nicht mein Vater, sondern mein Onkel, der hat dann so in Geschichten erzählt, ja, wenn man Franzosen die Haut abzieht, dann kommt ein Neger zum Vorschein. Ach du Scheiße. Ja, ja, also dahin führt es dann, wenn man von dem Franzosen oder dem Russen redet. Gut, aber Russland ist ja, oder heute heißt es so, früher hieß es, die Sowjetunion ist auch deshalb in der Presse gewesen. Warum? Gestern, vor 72 Jahren, ist ja die Rote Armee in Auschwitz-Birkenau einmarschiert und haben dann dort die restlichen 7500 Gefangenen befreit, ja. Und also zuerst war das, glaube ich, dieser Tag, der 27. Januar, ein Gedenktag in der Bundesrepublik. Und dann haben irgendwann mal vor über 10 Jahren auch die ONU das übernommen, also das als Gedenktag an den Holocaust weltweit auszurufen. Und dann finden überall Veranstaltungen statt und sogar natürlich Herr Trump im Weißen Haus muss dann irgendwie was dazu sagen, hat aber nicht persönlich getan, sondern hat einfach nur so ein Kommuniqué veröffentlichen lassen. Und das Interessante ist da, der bringt es fertig, zu diesem Thema ein Kommuniqué rauszugeben, wo nicht einmal das Wort Jude oder Juden drin vorkommt. Ja. Also das sind einfach unschuldige Menschen, die da unter dem Nazi-Terror umgekommen sind. Auch das Wort Antisemitismus kommt da nicht vor in seinem Kommuniqué. Also eine Geschichte, die zum Beispiel Bush noch gemacht hat, auch von der Republikanischen Partei, ne? Der hat also ganz klar gesagt, wir müssen weiterhin verdammen und verurteilen das Wiederauferstehen des Antisemitismus, ne? Und solche Sachen kommen natürlich dem Trump nicht über die Lippen. Und auch, da muss man sich vorstellen, der 27. Januar, deshalb ist der Gedenktag, weil damals die Rote Armee Auschwitz erreicht hat, ja. Und er bringt es dann fertig in seinem Kommuniqué, nicht mit einem Satz das zu erwähnen, ne? Also der Grund für dieses Datum. Das hat aber auch Tradition in der westlichen Welt. Auschwitz-Gedenken fand immer unter Ausschluss der Russen beziehungsweise des Sowjetkommunismus statt, der wurde so gut wie nie erwähnt und wenn, dann höchstens negativ. Hierzu schreibt die Junge Welt übrigens heute in ihrer Internetausgabe Erinnerung zum Nulltarif, nennen die das. Und zwar heißt es da Holocaust-Gedenken, 27. Januar. Während Auschwitz längst als Kriegsgrund herhalten muss, warten Opfer des Faschismus noch immer auf Entschädigung. Das ist auch interessant. Auschwitz war ja ein Kriegsgrund, wenn wir uns erinnern. Die Regierung Fischer, Schröder, hatte ja ausdrücklich mit Betonung auf Auschwitz Jugoslawien bombardieren lassen, beziehungsweise mitbombardiert, unter dem wirklich fürchterlichen und perversen Motto, wir müssen da ein zweites Auschwitz verhindern. Solche Dumpfbacken, die sich Sozialdemokraten und Grüne nannten, und frühere Linke waren und mit Turnschuhen durch Frankfurt gerannt sind, haben sich wirklich verstiegen, so einen schmutzigen Unsinn zu verbreiten. Naja, nur weil du am Anfang nur Schröder und Fischer gesagt hast, ne? Also die Grünen genau haben dieses Argument Fischer, das Fischerle. Am 27. Januar, wie du sagtest, 45 wurde das deutsche Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. 1,1 Millionen Menschen starben da, mindestens. Die Nazis ermordeten Juden, Sinti und Roma, Kriegsgefangene und politische Gegner. Erst wenige Monate vor der sich abzeichnenden Niederlage der Deutschen konnte das Lager von der vorrückenden sowjetischen Armee befreit werden. 72 Jahre später wird an dieses vom deutschen Imperialismus ausgehende Menschheitsverbrechen erinnert. Auf dem Gelände des Lagers Auschwitz-Birkenau versammelten sich am Freitag Überlebende. Im Bundestag wurde der Millionenopfer des Nazi-Regimes gedacht. Auch in vielen Landtagen kamen die Abgeordneten im Gedenken zusammen. Der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke wurde am Freitag von einer Gedenkstunde des Landtags ausgeschlossen. Dieser hatte Überlebende des Konzentrationslagers Buchenwald eingeladen, in das die Nazis 250.000 Menschen verschleppt hatten. Höcke hatte vergangene Woche in einer Rede mit Blick auf das Berliner Holocaust-Mahnmal behauptet, wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Die Gedenkstätte Buchenwald erteilte Höcke ebenfalls Hausverbot, wie eine Polizeisprecherin vom MDR mitteilte. Ja, trotz solcher Zwischentöne. Das Gedenken an die Verbrechen der deutschen Faschisten ist Regierungsprogramm. Und wie das bei solchen Programmen so ist, niemals ohne Hintersinn. Es dient den Herrschenden längst dazu, selbst Kriege zu führen. So benutzten 1999 die Grünen unter ihrem Minister Josef Fischer, die deutsche Verantwortung nach Auschwitz, um den ersten deutschen Angriffskrieg nach 1945 zu entfesseln, gegen Jugoslawien, das bereits im Zweiten Weltkrieg von Deutschland besetzt worden war. Das wohlfeile Staatsgedenken führt nicht dazu, dass sich die geistigen Erben der Nazis unsicher fühlen. So meldete die Tagesschau.de am Donnerstagabend, dass die seit dem Jahr 2000 verbotene Terrorzelle Combat 18, der bewaffnete Arm der Neonazi-Gruppierung Blood and Honor, wieder aktiv sei. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Linksfraktion hervor. Seit vielen Jahren gäbe es wieder eine Gruppe mit dem Namen Combat 18. Ein Anlass für antiterroristische Maßnahmen war das bislang allerdings nicht. Ja, Werner, so sieht's aus mittlerweile in Deutschland. Mali-Einsatz, über den werden wir gleich in den Katastrophen noch ein bisschen berichten. Der Mali-Einsatz ist ja auch so eine Geschichte, wo Deutschland wieder aktiv ist. Diesmal wollen sie, wenn wir uns erinnern, in Afghanistan ging es darum, die Frauen zu befreien, den afghanischen Frauen zu helfen. In Mali wollen sie Flüchtlingsströme vermeiden und schicken weitere 1000 Bundeswehrsoldaten in dieses vom Bürgerkrieg zerrissene afrikanische Land. Das heißt, wir wollen helfen, wir wollen Auschwitz vermeiden, wir wollen den Frauen helfen, wir wollen Flüchtlingsströme vermeiden, wir wollen den Menschen helfen. Dazu gibt's Bomben und Hightech-Kriegsgerät in aller Welt. So sieht's aus mittlerweile. Hingegangen nach Mali sind sie ja vor ein paar Jahren schon. Und der offizielle Grund war Terrorismusbekämpfung, ne? Im Maghreb, diese Zellen, die von Mali aus da reinkommen, niederzuschlagen. Und jetzt, heute geht's drum, Flüchtlinge abzuwehren. Unsere Bundeswehr ist halt immer für was gut. Ja. Besonders auch, sagen wir mal, Situationen, die sie selber provoziert haben. Erinnern wir uns an die Zerbombung Libyens. Libyen ist im Moment ein Land ohne Regierung. Ein Land, das von Warlords beherrscht und zerrissen wird, von islamischen bewaffneten Banden, von NATO und von Saudi-Arabien unterstützten Warlords. Und es ist ein heilloses Durcheinander, vielleicht vergleichbar mit dem 30-jährigen Krieg hier in Mitteleuropa. Und wenn wir uns erinnern, Gaddafi besaß ja eine Tuareg-Truppe, die war sozusagen eine Eliteeinheit seiner Armee, die wurde durch die NATO-Bombardierungen vertrieben und von Libyen aus in den Süden ist sie dann in Mali eingesickert und beherrscht nun den Norden dieses Landes und da muss weiter Krieg geführt werden, um diese Region, wie es so schön heißt, zu säubern von diesen bösen, bösen Terroristen. Gut, wir bringen ein bisschen Musik. Ich habe mal eine alte Platte hier rausgekramt, ein ganz altes Album, das ist bestimmt schon 12 Jahre alt, von einer Hamburger Musikerin. Kann aber sein, dass sie mittlerweile auch in Berlin lebt. Die Braut haut ins Auge. Los geht's. Sümpfe aus einem Film. Und ich dreh mich um und lass die Hauptdarsteller weiterspielen. Und ich lass die Hauptdarsteller einfach weiterspielen. Der Zug nimmt mich einfach mit, ich kann ihn nicht stoppen. Am Fenster zieht ein ganzes Land an mir vorbei. Und er rollt und er rollt und er rollt. Für eine Hand voll Rock'n'Roll. Eine Hand voll Rock'n'Roll. Eine Hand voll Rock'n'Roll. Eine Hand voll Rock'n'Roll. Listening to Niemann's Land, a radio show in German. 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. Niemands Land, Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona, sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM, 91.4 en Barcelona. Werner, was erwartet uns in der Trump-Ära? Das weiß nur unser Herr im Himmel. Ja. Oder unser Herr in der Hölle. Ja, also klar, du sagst Trump und tatsächlich ist das ja so das Erste und fast das Einzige, muss man sagen, worauf man stößt, wenn man so durch die Medienlandschaft wandert. Ja. Und vielleicht sind wir aber selber dran schuld, weil wir uns immer informieren über Zeitungen, über Internet und Fernsehen und so weiter. Vielleicht liegen wir einfach falsch und wir sollten uns mal die Frau im Spiegel kaufen oder solche Lektüren oder mehr Sport. Fußball, Tratsch. Oder was oder lustige Videos angucken in YouTube und so. Und also wir müssen nicht über Trump reden. Hallo, Niemandsland. Haben Sie schon gemerkt, dass der Januar vorbei ist? Was, Februar jetzt schon? Ach, ist ja auch ein schöner Monat. Einmal ist alles voll gut. Ich hab gerade angemacht, aber es soll Das darfst du so nicht sagen, das stimmt nicht. Und ob das stimmt? Hitler war eine ganz faule Sau. Hitler war Vegetarier. Immer geschlafen bis in die Puppen. Und nicht rauchen. Nie nur eine Akte. Nie rohes Fleisch gegessen. Da nix, ja. Gut, also von diesen ganz vielen Sachen, die er da erzählt hat, schon während dem Wahlkampf, sein Star-Projekt ist ja der Mauerbau nach zu Mexiko und Jetzt hat er es also tatsächlich unterschrieben. Das Verfahren, die Planung hat schon angefangen und in ein paar Monaten wird dann physisch gebaut. Ist natürlich ein Schock, aber auf der anderen Seite wird eigentlich nur das fortgesetzt, jetzt natürlich beschleunigt und verstärkt fortgesetzt, was seither auch schon passiert ist, ne? Unter dem Vater von Bush schon, unter dem Sohn von Bush, unter Obama. Bis heute existiert diese Mauer schon zu einem Drittel, ja. Und jetzt will also Trump dann den Rest liefern, ne? Und solche Geschichten eben. Und natürlich dann diese berühmte Frage mit der Finanzierung, ja. Mexiko wird es bezahlen, aber das läuft dann natürlich nicht so, dass der Peña Nieto einen Check ausstellt und den an Washington, nach Washington schickt, sondern also die Idee ist jetzt, dass Importe aus Mexiko mit 20% Zoll belegt werden sollen. Und das hat jetzt gestern oder vorgestern der Sprecher vom Weißen Haus gesagt, ein gewisser Sean Spicer. Und zuerst hat er gesagt, das ist schon beschlossen, und dann ein paar Minuten später hat er gesagt, die Regierung studiert das noch, ne? Aber wird jetzt eben schon verkauft, ne? Die Mauerfinanzierung wird kostenneutral sein, ne? Oder sagt er, wird die amerikanischen Steuerzahler respektieren. Also seine Idee ist, Mexiko bezahlt es auf jeden Fall, entweder über Zölle. Oder auch ein anderes Druckmittel, das der Trump hat, ist diese sogenannten Remessas, also die Überweisungen, die die Mexikaner an ihre Familien nach Mexiko schicken, die einfach mit einer Steuer zu belegen. Ja, zum Zwangsabgabe zu erheben. Zum Beispiel 5%. Ne? Also so soll das funktionieren. Ja, und dann er spart natürlich auch, ne? Er gibt nicht nur die Gelder aus, zum Beispiel die Gelder werden eingefroren für Beamte, keine neue Einstellungen in der Administration. Ausnahme übrigens Militärbudget, also da gibt's keine Probleme, ne? Dann an Nichtregierungsorganisationen, die irgendwo über Abtreibungsmöglichkeiten informieren, zum Beispiel, denen wird er die Subventionen streichen jetzt. Und dann eine seiner ersten Maßnahmen nach dem Amtsantritt vor einer Woche war, dass er die Website vom Weißen Haus, ja, die gibt es natürlich auf Englisch, aber auch auf Spanisch, ne, gab es auf Spanisch, 20% der Bevölkerung sind ja spanischsprachig in den USA, und die wurde jetzt einfach gelöscht, die spanische Seite, jetzt gibt es das nur noch auf Englisch, also mir ist es im Prinzip scheißegal, ja, aber es ist doch ein klares Signal gegen die Latinos in den USA, ja. Also ihr zählt nicht, ne? Seht, wie er weiterkommt. Ne? Auch in seinem ganzen Kabinett hat er nicht einen einzigen Minister oder Staatssekretär, der Latino ist von der Abstammung her. Ja, das ist, was auf uns zukommt. Und abgesehen noch die Folter. Ja, genau. Die hat er ja auch richtig als legal verkündet und wird mit Waterboarding und den ganzen Schweinereien in Zukunft auch weitermachen, als etwas ganz Normales. Die Menschheit muss sich an diese Schweinereien gefälligst gewöhnen. Die Folter funktioniert, hat er gesagt. Hm. Und dann auch noch ein interessantes Phänomen, also seine Machtergreifung hat jetzt gerade vor einer Woche stattgefunden, am 20. Januar. Und es war ja so, schon während der Wahl, ja, immer wenn Wahlen anstehen, dann die Aktivitäten an der Börse, die sind nicht eingefroren, aber es reduziert sich doch das Börsengeschäft, weil wegen der Unsicherheit, ja, unsicher in dem Sinne, dass man nicht weiß, wer die nächste Regierung bildet, was werden die ändern, welche Steuern, welche Gesetze werden sie erlassen, wie betrifft es uns. Und in dem Fall war es natürlich auch so, weil außerdem dem Trump noch der Ruf vorausging, eben Freihandelsgegner zu sein und wieder mehr Isolierung und so. Und dann eben viele von den Anlegern gedacht, hier, wir sind in Gefahr, haben erst mal abgewartet und gezögert, also schon während der Kampagne und auch in den ersten paar Tagen jetzt nach seinem Amtsantritt, aber jetzt ist die Scham vorbei. Ja? Jetzt die Börse ist zum ersten Mal in ihrer 135-jährigen Geschichte, also in den USA, ist der Index Dow Jones über 20.000 Punkte gestiegen. Ja? Also jetzt gibt's kein Halten mehr. Trump, haben die jetzt begriffen oder interpretieren, so ist kein Risiko mehr für unsere Geschäfte und Finanztransaktionen. Also im Gegenteil, wir versprechen uns noch mehr Gewinn. Ja? Und das alles, obwohl er eben dieses TPP gekündigt hat, dieses transpazifische Handelsabkommen, die NAFTA, Mexiko, USA und Kanada. Und dann eben solche Geschichten, die zwei Ölpipelines von Alaska aus über Kanada, die Obama in letzter Minute noch gestoppt hatte, ja, setzt er jetzt auch wieder in Marsch, dieses Projekt. Und dann eben den multinationalen Konzernen Steuererleichterung versprochen, noch mehr Deregulierung. Und das alles wird jetzt belohnt an der Börse. Sie geht wieder nach oben, aber für uns bedeutet das natürlich überhaupt nichts. Nur die spekulieren jetzt noch mehr bis dann eben die Blase platzt in nächster Zeit. They don't know it yet, but they're going to pay for the wall. And they're great people and great leaders, but they're going to pay for the wall. On day one, we will begin working on an impenetrable physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Es ist Samstag, der 28. Januar 2017. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im Niemandsland von heute. Bleiben wir beim Thema Trump. Ich habe hier die Presse vor mir liegen. Junge Welt, Taz, Spiegel und verschiedene andere Presseerzeugnisse mehr. Zum Teil auf Papier und zum Teil auch auf dem Computerbildschirm online. Im Spiegel gibt es einen Leitartikel von Ulrich Fichtner, der ist ziemlich interessant. Es geht natürlich um Trump. Worum sonst? Um diesen neuen Tyrannosaurus Rex in der Weltpolitik dreht sich mittlerweile nur noch alles. Darauf hat man sich einzustellen, sagt Herr Fichtner. Der mächtigste Mann des Planeten und seine Entourage, die vornehmlich aus saturierten Milliardären besteht, wird von nun an regelmäßig mit Füßen treten, was die Weltgemeinschaft in jahrzehntelangen Mühen und mit aller erdenklichen Sorgfalt ausgehandelt hat. Wer glaubt denn zum Beispiel, dass sich Trumps Truppe an den Pariser Klimavertrag zur Reduktion der Treibhausgase gebunden fühlen wird? Dass sich im Weißen Haus künftig noch irgendwer um den Schutz von Tieren, Meeren oder Wäldern schert? Dass es für Trump eine andere Priorität als die Profitmaximierung geben könnte? Oder glaubt irgendwer, dass er die Kultur fördern wird, Frauenrechte stärkt, auf Minderheiten Rücksicht nimmt, dass er bereit wäre, über die Grenzen des Kapitalismus nachzudenken? Natürlich nicht. Die USA werden sich, nachdem sie den Islamischen Staat weiter zurückgedrängt haben, als Schutzmacht der Welt möglichst weit zurückziehen. Es gab solche Phasen in der amerikanischen Geschichte immer wieder. Phasen der Einigelung und des Eigennutzes. Und so dürfte es auch diesmal sein. Amerika wird die Werte des Westens, deren Bannerträger das Land doch stets war, auch wenn es sich selbst nicht immer an sie gehalten hat, neuerlich in einen Winterschlaf schicken. Das befürchtet Herr Ulrich Fichtner in seinem Kommentar im Spiegel von dieser Woche. Wir sagen, hoffentlich tut Amerika dies, denn wenn die großen imperialistischen Mächte die Welt in Ruhe lassen, dann kann sie sich vielleicht ein bisschen erholen von der ganzen Ausplünderung und den ganzen vandalistischen Invasionen, die stattgefunden haben. Zum Thema die Grünen spricht Herr bzw. schreibt Herr Jakob Augstein in der gleichen Ausgabe des Spiegels Folgendes. Er sagt, gähnend grün. Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt, nicht einschlafen, sind das neue Spitzenduo der Grünen. Das ist einerseits sterbenslangweilig, weil Özdemir und Göring-Eckardt die sterbenslangweiligsten Politiker sind, die es in Deutschland gibt. Andererseits ist das eine Katastrophe. Die Grünen begeben sich auf den Weg in die schwarz-grüne Koalition. Die soziale Spaltung im Land wird sich vertiefen. Grund zur Freude haben da nur zwei, Angela Merkel und die AfD. Im gesellschaftlichen Interesse wäre endlich eine linke Politik, führt Herr Augstein aus. Aber die Wohlhabenden müssen sich vor den Grünen nicht fürchten. Was zwischen Cayenne und Kondo früher grünes Feindbild war, gehört für sie heute zur gesellschaftlichen Mitte, die es zu schützen gilt. Eigentlich liegt die Mitte bei 40.000 Euro netto jährlich. So viel hat der durchschnittliche Haushalt. Als die Grünen noch eine linke Partei waren, also bei der letzten Bundestagswahl, setzen sie darum folgerichtig die Grenze für Besserverdienende bei 60.000 Euro an und forderten für diese Leute höhere steuerliche Belastungen. Heute wollen die Grünen nur noch Single-Haushalte höher besteuern, die mehr als 100.000 Euro haben. Gut, interessant ist auch, dass Herr Augstein das erst jetzt bemerkt hat. Die Grünen stehen schon seit mindestens 20 Jahren für eine rechte Politik. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. US-Präsident Trump verfügt massive Einreisebeschränkungen. Die Aufnahme von Syrern und anderen Flüchtlingen aus muslimisch geprägten Ländern wird damit vorläufig gestoppt. Grund sei der Schutz vor islamistischem Terror. Türkische Soldaten beantragen Asyl in Deutschland. Laut Medienberichten handelt es sich vor allem um hochrangige Offiziere, die in NATO-Einrichtungen stationiert waren. Die Türkei geht seit dem Umsturzversuch massiv gegen mutmaßliche Putschisten vor. Erste Auslandsreise des neuen Außenministers. Einen Tag nach der Amtsübernahme ist Gabriel in Paris mit seinem französischen Amtskollegen Ayrault zusammengetroffen. Sie wollen über die Lage in Syrien und der Ukraine sprechen. Waldbrände in Chile immer bedrohlicher. Die Zahl der Toten stieg auf mindestens 11. Mehr als 60 Feuer sind weiter außer Kontrolle. Eine Fläche so groß wie Mallorca wurde zerstört. Trauer um John Hurt. Der britische Schauspieler erlag einem Krebsleiden. Viele seiner Filme schrieben Kinogeschichte, etwa Der Elefantenmensch oder der Science-Fiction-Thriller Alien. Hurt wurde 77 Jahre alt. Das Wetter, oft freundlich oder richtig sonnig, im Südosten regional neblig trüb, westlich neben Sonne teils auch dichtere Wolken, aber trocken. Höchstwerte minus 5 bis plus 10 Grad. Alles steht im Spiegel von dieser Woche unter dem Zeichen von Trump. Das Titelbild, da sieht man Trumps Spiel, die neue Weltordnung und das ist sehr lustig. Da sieht man die Billardkugeln auf einem Billardtisch. Und die liegen bereit zum Anstoß für das Poolbillard. Die weiße Kugel hat die Fahne der USA und alle anderen Kugeln sind die Länder, beziehungsweise die wichtigsten vielleicht Länder dieser Welt. Und Trump ist bereit zum Anstoßen. Putin liegt übrigens in der Mitte. Russland liegt genau in der Mitte. Das heißt, hat die wenigsten Wahrscheinlichkeiten, direkt ins Loch zu fallen. Von Trumps Stoß natürlich. Gut, Win-Win ist für Pussys. Mit dem Amtsantritt Donald Trumps entsteht eine neue internationale Ordnung. Der Westen löst sich auf, ein erstarkter Nationalismus bedroht Deutschlands Wirtschaft und die Europäische Union. Das Brüsseler Bündnis muss sich neu erfinden oder es wird obsolet. Hierzu auch wieder viele, viele, viele Seiten, vollgeschrieben mit interessanten Betrachtungen. Zitieren wir ein paar Stellen. Begriffe wie Menschenrechte und Minderheitenschutz kommen in Trumps Wortschatz nicht vor. Das einzige Ziel ist fortan der Profit Amerikas, zumal im Welthandel, den er sich als brutalen Überlebenskampf denkt und nicht als friedlichen Austausch zum Nutzen beider Seiten, wie es in seiner republikanischen Partei bislang üblich war. Win-win, so lautet die Parole in seinem Team, ist für Pussys. So geht es ein paar Seiten weiter. Es wird gelobt, wie toll die USA bis jetzt waren und was jetzt fürchterliches alles auf uns zukommen wird. und dass Merkel es jetzt schwer haben wird, in dieser Welt unter dem noch heftigeren Raubtierkapitalismus zu bestehen. Bisher waren das ja nur Haifische, aber jetzt kommt ein Dinosaurier, der wahrscheinlich 3 oder 4 Haifische mit einem Bissen verschlingen kann und so weiter und so weiter. Es sind, wie wir feststellen können, liebe Hörerinnen und Hörer, Kämpfe, Machtkämpfe, die zwischen den Hauptmächten des Weltimperiums, des Weltimperialismus im Moment stattfinden. Ein Kommentar aus der jungen Welt. Mitglieder des US-Kongresses, der Mainstream-Medien, der CIA und sogar Präsident Barack Obama haben sich und die Nation zum Narren gemacht, indem sie behaupteten, dass die Clinton-Kabale wegen Wladimir Putin verloren habe. Falls die übrige Welt dieses Gewimmer ernst nimmt, müsste das Putins beachtliches Ansehen noch vergrößern. Wenn ein Computerhacker aus Moskau tatsächlich die Lieblingskandidatin des gesamten US-Machtestablishments schlagen kann, heißt das nur, die politische Struktur der Vereinigten Staaten ist so anfällig, dass ein paar bekannt gewordene E-Mails ihren Zusammenbruch herbeiführen konnten. Dabei ist diese Regierung selbst berüchtigt dafür, in jedermanns privater Kommunikation herumzuschnüffeln und dafür, mit wenig subtilen Methoden eine Regierung nach der anderen zu stürzen. Ihre Agenten, die damit prahlten, wie sie die Russen bei der Wiederwahl des abgrundtief unpopulären Boris Jelzin 1996 in Panik versetzten, und dann haben sie gelacht, schreien nun pathetisch, Mama Vladi spielt mit meinem Hackerspielzeug. Die schlechten Verlierer an der Spitze wissen zumindest, was sie tun und haben ein Ziel. Die schlechten Verlierer in den unteren Etagen äußern Gefühle ohne klare Ziele. Es ist eine verlogene Dramatik, zum Widerstand aufzurufen, als wäre das Land von Außerirdischen überfallen worden. Das US-amerikanische Wahlsystem ist zwar antiquiert und bizarr, doch Trump hat sich an die Spielregeln gehalten. Nicht er ist das Problem, sondern ein politisches System, das die Wahl auf 2 verhasste Kandidaten mit einem Haufen Kohle im Rücken reduziert. Ja, und das wirklich Brutale ist halt immer, ne, wie ist es möglich, dass so ein Typ, der also die Wahl deshalb gewonnen hat, ne, mit seinem Diskurs Anti-Establishment, wo doch so klar, so offensichtlich ist, dass der wie niemand sonst zum Establishment selber gehört, ja, aber alle fallen drauf rein. Und ich kann es nur immer wieder sagen. Also wir werden ja nicht nur verblödet so durch diese Regenbogenpresse oder durch irgendwelche hirnrissigen Unterhaltungssendungen, ja, sondern auch jeden Tag von der sogenannten seriösen Presse. Ja, der Trump, dieser Anti-Establishment-Kämpfer, der ist Eigentümer oder Mehrheitsaktionär von mehr als 500 Unternehmen. Und also jetzt als Präsident muss er dann formal die Geschäfte abgeben an seine Söhne, aber er bleibt natürlich nach wie vor Eigentümer von diesem ganzen Konglomerat, ja. Und weil ihr letzte Woche, der Bammel und du, ihr habt ja auch geredet über diesen neuesten Oxfam-Bericht, Vermögensverteilung auf der ganzen Welt und die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer, und dann geht zum Beispiel daher so ein Wirtschaftsredakteur von der FAZ, von der Frankfurter Allgemein, und für den ist dann, der stellt dann andere Fragen, wenn es um diese Superreichen geht, die die Welt beherrschen, dann sagt er doch glatt, ja, aber ist ihr Reichtum denn verwerflich oder moralisch anstößig? Die meisten haben ihr Vermögen durch unternehmerische Aktivitäten in Rechtsstaaten und in Marktwirtschaften erworben. Und damit ist alles gesagt. Tja, was regst du dich auf, Werner? Wir regen uns hier jahrelang auf über die Schere zwischen Arm und Reich. Und jetzt erfahren wir, das sind Rechtsstaaten und die haben das erworben. Rechtlich. Durch ihre Schaffenskraft, durch ihre schöpferische Kraft. Einige sitzen natürlich schon im Knast, Gott sei Dank, die es zu doll getrieben haben mit ihrer schöpferischen Kraft. Alle aber müssen da. Es laufen noch viel zu viele frei rum. Warum konnte Trump gewinnen? Der Kommentator in der Jungen Welt äußert ein paar interessante Gedanken. Er sagt zum Beispiel, dass jetzt bei den Anti-Trump-Protesten der Hillary-Clinton-Wahlkampf praktisch weitergeht und die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft auch von Clintons Seite weiter betrieben wird. Ob es Ihnen passt oder nicht, Ihre Proteste, die Proteste gegen Trump, der jungen Leute, laufen auf eine Fortsetzung der beherrschenden Themen in Hillary Clintons Wahlkampf hinaus. Sie setzt auf Angst. Sie schuf die Illusion, bei Trump handele es sich um einen gewaltbereiten Rassisten, dessen einziger Programmpunkt im Aufruf zu Hass bestehe. Und zwar noch schlimmer, Hillary stigmatisierte Millionen von Wählern als einen Haufen bedauernswerter Rassisten, Sexisten, Homophober, Xenophober und Islamophober oder wie auch immer ihr sie nennen wollt. Diese Aussage macht sie als Teil ihres Feldzuges für Identitätspolitik bei einer Lesben-, Gay-, Bisexuellen- und Transgender-Demonstration. Durch die Stigmatisierung einer schwindenden weißen Mehrheit sollte eine Minderheitenklientel gewonnen werden. Nach der Prämisse der Identitätspolitik werden ethnische und sexuelle Minderheiten unterdrückt und sind daher der weißen Mehrheit moralisch überlegen, die als Unterdrücker gilt. Durch diese Einteilung in unterschiedliche moralische Positionen werden die Amerikaner gegeneinander aufgebracht, und zwar mindestens in dem Maße, wie durch Trumps zugespitzte Rhetorik über Mexikaner oder islamische Migranten oder sogar noch mehr. In größter Not schiebt die Clinton-Kampagne schließlich den angeblich von Russland verbreiteten Fake News die Schuld für Hillarys Niederlage zu. Dabei handelt es sich nur um eine weitere Facette in der zunehmenden Tendenz zur Internetzensur, die sich angeblich gegen Kinderpornografie und Antisemitismus richtet. Jetzt kann man unter dem Vorwand, Fake News zu bekämpfen, alles zensieren, was gegen die offizielle Linie verstößt. Diese Bedrohung der Freiheit übertrifft 11 Jahre alte Männer-Klo-Macho-Sprüche von Trump bei weitem. Das klingt ein bisschen nach Slavoj Žižek, was der Kommentator hier äußert. Es wird und muss eine starke Opposition gegenüber jeglicher reaktionärer Innenpolitik der Trump-Administration geben. Diese Opposition sollte Themen klar benennen und bestimmte Ziele verfolgen, anstatt einen generellen Widerstand zu proklamieren, der zu nichts führt. Die hysterische Anti-Trump-Fraktion versteht nicht, mit welcher Absicht Putin die Schuld für Hillary Clintons Niederlage zugeschoben wurde. Will die Jugend auf der Straße wirklich Krieg mit Russland? Das bezweifle ich. Aber sie begreift nicht, dass Trumps Präsidentschaft trotz aller öffentlichen Mängel die Möglichkeit enthält, einen Krieg mit Russland zu vermeiden. Diese Tür wird krachend zugeschlagen, wenn sich das Clinton-Establishment und die Kriegspartei auf den Weg machen. Ob sie es verstehen oder nicht, die Demonstranten helfen dem Establishment, Trump zu delegitimieren und das einzige Positive in seinem Programm zu sabotieren: Frieden mit Russland. Ja, das war ein interessanter Kommentar aus der Jungen Welt. Werner, bueno, aber, was sagen wir dazu? Ja, also mir hat er nicht gefallen. Ein Punktprogramm, ne? Frieden mit Russland. Ja, ja. Ist ein bisschen und, hinterfotzig. Und am Ende, also sowas zu sagen, ja, die Demonstrationen gegen Trump, die helfen dem Establishment, also das ist purer Schwachsinn. Also, denn natürlich sind da viele Clinton-Fans auch dabei, ja, aber das Wichtige ist doch, dass es überhaupt mal Protest gibt, sichtbar, ja. Und also der, so, ich habe so den Eindruck, das ist so ein engstirniger, eingefleischter Altkommunist, der die Revolution sich nur vorstellen kann, dass man die kommunistische Partei der USA wählt oder Russlands oder was auch immer oder in Swasiland, auch wenn die nur 3 Mitglieder hat. Ja, also ja, natürlich, man hört da die altgenossenhafte Russland-Sympathie, ja, und Sowjet-Sympathie, die kracht da wirklich durch die Zeilen. Aber gut, immerhin ein Aspekt, den man vielleicht bedenken sollte. Zumindest bin ich damit einverstanden, wenn er sagt, dass die Polarisierung und das Niedermachen der anderen Seite von Clintons Seite genauso betrieben wird wie von Trumps Seite. Da brauchen wir uns keine Illusionen zu machen. Aber eine Sache, gerade zu diesen Protesten, also gerade bei diesem Marsch da der Frauen, wo natürlich auch viele Männer mit dabei waren, es war wirklich beeindruckend, ja, also die Masse von Leuten, die da unterwegs waren, ne, und dann hat ein Senator aus Nebraska, also auch natürlich von der Republikanischen Partei, der hat dann nur so ganz abfällig dazu gesagt, ach, die Frauen da, die meisten, die sind ja derart hässlich, die brauchen sich keine Sorgen zu machen, die werden niemals Opfer von sexuellen Aggressionen sein. Ja, das ist der sexualisierte Faschismus, der sich da die Bahn bricht. Kommen wir zu anderen Themen. Verlassen wir Trumps böse Welt und kommen wir zu einer noch böseren Welt, Syrien. Die Türkei kämpft im Bund mit Terroristen. Das ist nun amtlich. Der Bundesregierung liegen Informationen vor, dass die türkische Armee in ihrer Offensive in Syrien zusammen mit der als Terrororganisation gelisteten Vereinigung Ahbar al-Sham kämpft. Das erklärte die Regierung in einer als geheim eingestuften Antwort auf eine Anfrage der Fraktion der Linken im Bundestag. In Deutschland ist die Mitgliedschaft in dieser Organisation strafbar. Die Justizbehörden führen mehrere Gerichtsverfahren gegen Mitglieder von al-Sham. Bei der türkischen Offensive auf die vom Islamischen Staat IS besetzte nordsyrische Stadt al-Bab kommen auch Leopardpanzer aus deutscher Produktion zum Einsatz. Mindestens 10 davon sind von Kämpfern des IS in den Kriegshandlungen zerstört worden. Im vergangenen halben Jahr hat die Bundesregierung der Lieferung von Ersatzteilen für gepanzerte Fahrzeuge im Wert von rund 500.000 Euro an die Türkei zugestimmt, darunter auch für Kampfpanzer. Thema Türkei, zweite Nachricht. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özgüç von der SPD, fordert Konsequenzen aus der Spionageaffäre im islamisch-türkischen Dachverband DİTİB. Die Spitzelvorwürfe gegen DİTİB sind gravierend, sagt sie. Es ist gut, dass der Generalbundesanwalt jetzt Ermittlungen aufgenommen hat. DİTİB hatte kürzlich eingeräumt, dass Imame des Verbands Informationen über Anhänger des Predigers Fethullah Gülen nach Ankara geschickt hatten. Gülen gilt in der Türkei als Staatsfeind. Fälschlicherweise seien einzelne Imame einer entsprechenden Aufforderung der türkischen Religionsbehörde gefolgt, verteidigte sich DİTİB. Die Bundesanwaltschaft hat inzwischen Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen, wegen des Verdachts auf geheimdienstliche Agententätigkeit. Öcuguş fordert, dass sich DİTİB glaubhaft von Ankara löst. Sie sagt, ein erster zwingender Schritt muss die Änderung der Satzung sein, die die enge Verbindung zur türkischen Religionsbehörde Diyanet festschreibt. Kommen wir zum umstrittenen Bundeswehreinsatz in Mali. Die Bundesregierung weitet den Bundeswehreinsatz im westafrikanischen Mali noch einmal aus, um, wie sie sagt, das bitterarme Land in eine friedliche Zukunft zu führen. Das riecht verdammt nach Afghanistan. Da hat man das bitterarme Land in eine hässliche Zukunft geführt, in eine kriegerische und zerstörerische Zukunft. Nun versucht man es in Mali noch einmal. Wie ist die Situation? Die Regierung in Bamako hat große Teile des Landes nicht unter Kontrolle und die UNO-Einheiten, darunter mehr als 500 Bundeswehrsoldaten, können die fehlende Staatlichkeit nicht ersetzen. Wegen der vielen Angriffe kommen die Blauhelm-Einheiten kaum noch dazu, ihre eigentliche Aufgabe zu erfüllen und den labilen Friedensprozess zu überwachen. Sie sind inzwischen, wie in Afghanistan damals, vor allem damit beschäftigt, sich selbst zu schützen. Die Mission steht auf der Kippe, schreibt der Spiegel hierzu. Wenn es nicht gelingt, Mali zu stabilisieren, hätte das für Europa schlimme Folgen. Das westafrikanische Land ist mehr als dreimal so groß wie Deutschland und grenzt an die labilen Staaten Nordafrikas. Mali als Rückzugort für islamistische Terrorgruppen könnte die ganze Region in Unruhe stürzen. Chaos und neue Flüchtlingsströme wären die Folge. Der Migrationsdruck nach Europa ist ohnehin schon hoch und er wird noch steigen. Bleibt die Geburtenrate so, wie sie ist, wird sich die Bevölkerung Malis in gut 20 Jahren verdoppeln. Anders als Franzosen, Spanier und Italiener haben die Deutschen lange gebraucht, die strategische Bedeutung Afrikas für Europa zu begreifen. Dafür sind sie jetzt, wie viele Konvertiten, besonders eifrig. Im vergangenen Jahr flogen nicht nur der Außenminister und seine Kollegin aus dem Verteidigungsressort nach Mali, auch der Bundespräsident und die Kanzlerin reisten an. Afrika ist inzwischen Chefsache. Naja gut, da gibt's auch eine Menge zu holen und abzuschleppen, das dürfen wir nicht vergessen. Im Schlepptau dieser Chefsachenreisenden sind dann natürlich immer Industrielle und Unternehmer, die für Ausbeutungsrechte und Schürfrechte kämpfen. Und streiten und bestechen. Die Bundesregierung will das militärische Engagement in dem Krisenstaat ausweiten. Deutschland beteiligt sich bisher mit bis zu 650 Soldaten an der Blauhelm-Mission. In der kommenden Woche soll der Bundestag das Mandat verlängern und dann 1000 Soldaten mehr als in Afghanistan nach Mali schicken. Zusätzlich ist die Bundeswehr mit 129 Männern und Frauen an der EU-Ausbildungsmission für die malischen Streitkräfte in Kolikoro im Süden des Landes beteiligt. Es geht also von Szenarium zu Szenarium, von Land zu Land, von Afghanistan über den Libanon früher. Und jetzt sind wir wieder mitten in Afrika. Mali, so muss man wissen, besteht faktisch aus zwei Teilen. Über 90% der Bevölkerung leben im Süden. Die Nomadenstämme im Norden aber fühlen sich von der Zentralregierung in Bamako vernachlässigt. Nach der westlichen Intervention und Zerschlagung der Regierung in Libyen kehrten Anfang 2012 bewaffnete Tuareg-Rebellen, die in Gaddafis Armee gedient hatten, nach Mali zurück. Sie überrannten den Norden, wurden kurz darauf aber von islamistischen Terrorgruppen verdrängt. Im Süden putschten junge Offiziere, der Staat kollabierte. Erst eine erfolgreiche französische Militärintervention schaffte die Voraussetzungen für das sogenannte Friedensabkommen von Algier, mit dem der Bürgerkrieg zwischen mehreren Rebellengruppen und der malischen Regierung beigelegt werden soll. Doch das Gleichgewicht ist labil. Bis zu 13.000 Blauhelmsoldaten sollen nun dabei helfen, die Bevölkerung zu schützen und das Friedensabkommen umzusetzen. Und dabei ist auch ein gewisser Major Fröbisch aus Lüneburg. Der ist einer von ihnen. Als Nachrichtenoffizier des deutschen Kontingents im Camp Castor, so heißt es, soll er erkunden, was außerhalb des Lagers vor sich geht. Werfen wir einen Blick in die Medien im Internet. Ich habe hier die Homepage der Jungen Welt aufgeschlagen von heute, vom heutigen Samstag, dem 28. Schauen wir mal, da gibt es eine Meldung aus Bayern. Einige entziehen willkürlich die Arbeitserlaubnis. Bayern bei Abschiebungen nach Afghanistan besonders gnadenlos. Klagen sind oft nicht möglich. Dazu gibt es in der Jungen Welt von heute ein Gespräch mit Stefan Dünnwald. Deutscher Unsicherheitsstaat. Anis Amri hatte vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt einen Wohnsitz in einer bewachten Salafistenmoschee. Berliner Ermittler wollten davon nichts wissen. Der Typ ist dann, wie bekannt, nach Italien gereist, hat die Pistole gekauft, hatte bis zu, weiß ich nicht wie viel, verschiedene Identitäten, mit denen er auch noch Geld dann nach Tunesien geschickt hat. Der ist also zu verschiedenen Asylanmeldestellen gereist, hat sich da 12 oder 18 Mal registriert, hat jeweils 600 Euro kassiert. Das ist ein hübsches Sümmchen, das ist dann nach Tunesien geflossen. Und man kann es wahrscheinlich nicht mehr zurückbekommen, dieses Geld. Das ist futsch. Die israelische Armee hätte in solchen Fällen direkt das Haus der Familie bombardiert. Aber dazu ist Deutschland noch nicht bereit und Bayern auch nicht. Das werden sie vielleicht demnächst irgendwann mal machen. Wenn ein Terrorist ein Attentat in Deutschland begeht, dann wird die Familie aus dem Haus gejagt und das Haus wird bombardiert. Die bekommen natürlich auch Geld vom Islamischen Staat, von Saudi-Arabien und Katar. Die werden da als Märtyrer bezeichnet und die Familien bekommen dann, wie auch hier im Spiegel in einer Meldung, 5.000 Dollar und eine Schafherde. Mit solch einer faschistischen Barbarei schlagen sich unsere Menschen mittlerweile herum. Schlafen unter den Mainbrücken. Es geht um das Thema Obdachlosigkeit. In Frankfurt greift die Wohnungslosigkeit akut um sich. Das Projekt Shelter kämpft mit Hausbesetzungen dagegen an. Aktuelles Thema in Deutschland. Viele Menschen haben kein Heim, leben auf der Straße, kriegen nichts und können sehen, wo sie bleiben. Dann habe ich hier eine Meldung über das Goethe-Institut. Verträge werden geprüft. München, die Verträge der Honorarlehrer beim Goethe-Institut in Deutschland stehen auf dem Prüfstand. Wie Institutssprecherin Gabriele Stiller-Kern am Freitag bestätigte, ist die Deutsche Rentenversicherung der Auffassung, dass die Honorarkräfte keine echten freien Mitarbeiter seien und eine Sozialversicherungspflicht vorliege. Das Goethe-Institut hat den Honorarkräften in Deutschland deshalb mitgeteilt, es werde vorläufig keine weiteren Verträge mit ihnen abschließen. Allerdings geht es nur um neue Verträge, die bestehenden gelten weiter. Das betonte Stiller Kern. Um wie viele Honorarlehrer es genau geht, konnte das Institut zunächst nicht beziffern. Zuvor hatte das Westfalenblatt online berichtet, die Maßnahme würde etwa 80% der Institutsmitarbeiter betreffen. Ist natürlich eine ganze Menge. Die Mehrheit. Das Goethe-Institut ist ein weltweit tätiges Kulturinstitut, das die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland und die internationale kulturelle Zusammenarbeit fördert. Was hast du noch an Themen, Werner, zum Schluss schon dieses Katastrophenblocks? Ja, Goethe finde ich ja lustig, ne? Was wir hier machen im Niemandsland, tun wir normalerweise die Kulturveranstaltungen oder das Mittwochskino dann immer ankündigen, wenn Goethe was macht. Und insofern ist nicht alles schlecht, was Goethe macht. Ne? Und zu dieser Funktion, die Goethe hat, also die deutsche Sprache und die Kultur und so weiter, zu verbreiten auf der Welt, das ist ja auch noch okay soweit, aber sie werden halt doch zunehmend auch irgendwie immer abhängiger vom Auswärtigen Amt und haben auch diese Funktion, so diese bisschen diese Propaganda-Funktion für Deutschland. Und hier diese Meldung da mit den Honorarlehrern, also hier geht es offenbar nur um die Honorarlehrer in Deutschland. Früher gab es die ja auf der ganzen Welt oder immer noch auf der ganzen Welt an den Goethe-Instituten. Hier in Spanien nicht mehr, weil wir damals im Betriebsrat dann auf die Landesgesetze beharrt haben und uns nicht mehr haben vorschreiben lassen, was die Leute hier für Verträge haben müssen von der Zentrale. Aber ich finde es doch ganz lustig, dass das die Zentralverwaltung vom Goethe-Institut keinen Überblick darüber hat, wie viel Honorarlehrer jetzt davon betroffen sind in Deutschland. Ja, ist doch immerhin erstaunlich. Aber das kommt auch daher, dass dann die einzelnen Institutsleiter da bei Goethe immer diese sogenannten Honorarlehrer, die dann stundenweise arbeiten, pro Woche nur, eben einfach so als Spielmaterial benutzen. Ne? Und das kann ich mir gut vorstellen, dass die Zentrale da überhaupt keinen Überblick hat. 80% war die Zahl, ne? Das hatte man gesagt, das hat mir gerade in dem Artikel gesagt. 80% aller Angestellten sind Honorarlehrer. Ah ja, ja, okay. Die Festangestellten sind 20. Also wie viel es genau sind, wusste die Zentrale nicht. Hm. Ja, ja. Gut, kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten. Ich werfe mal gerade hier die Barcelona-Nachrichten-Melodie. Moment. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Noticias de Barcelona a Niemandsland. Ja, zu Barcelona gäbe es jetzt eine Menge zu sagen. Viel, viel, viel. Aber ich möchte mich auf eine einzige Meldung beschränken, die auch sehr positiv ist. In Katalonien engagieren sich Sänger und Musiker für die Aufnahme von Flüchtlingen. Es wird ein Konzert und eine Großdemonstration in Barcelona geben. Niemandsland hat Karten für den 11. Februar. Ich werde da sein und werde dann später darüber berichten. Der Sänger Joan Manuel Serrat, der war im Dezember in Barcelona an Bord der Golfo Azzurro, mit der die Hilfsorganisation Proactiva Open Arms im Mittelmeer Flüchtlinge rettet. Mit einem großen Benefizkonzert will die katalanische Initiative Casa Nostra, Casa Vostra, unser Haus ist euer Haus, am 11. Februar im Kulturpalast Sant Jordi von Barcelona auf die Lage der Flüchtlinge an den Grenzen Europas aufmerksam machen. Erwartet werden 50 bekannte Künstler und Bands aus Spanien, unter ihnen Amaral, Silvia Pérez Cruz, Charango, Antonio Orozco und Macaco. Auch Legenden wie der Liedermacher Lluís Llach, Ismael Serrano und Paco Ibáñez wollen so ein Zeichen setzen, damit sich die spanische Regierung bereit findet, Flüchtlinge endlich mal aufzunehmen. Die zu Preisen zwischen 15 und 60 Euro angebotenen 15.000 Eintrittskarten sind bereits komplett ausverkauft. Alle Einnahmen gehen an Initiativen der Flüchtlingssolidarität. Für den 18. Februar ruft das Bündnis Catalunya per l'Acollida, Katalonien für die Aufnahme der Flüchtlinge ist hier gemeint, das auch das Konzert mitorganisiert hat, zu einer Großdemonstration in Barcelona auf. Unterstützt werden die Aktionen unter anderem von den Gewerkschaftsdachverbänden Comisiones Obreras und UGT sowie zahlreichen sozialen Initiativen. Mit einer neuen Version seines bekannten Liedes Mediterráneo, Mittelmeer, hat sich auch der Liedermacher Juan Manuel Serrat der Kampagne angeschlossen. Zahlreiche Sänger haben mit ihm zusammen ein Video aufgenommen, mit dem sie daran erinnern, dass allein im vergangenen Jahr mehr als 5.000 Menschen die Flucht über das Mittelmeer nicht überlebt hatten. Die Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy steht in der Kritik, weil Spanien bis Dezember 2016 lediglich 880 Schutzsuchende aufgenommen hat. Wie die spanische Kommission für Flüchtlingshilfe CEAR mitteilte, entspricht das gerade einmal 5% der 17.300 Menschen, zu deren Aufnahme sich Madrid gegenüber der EU-Kommission verpflichtet hatte. Wenn Spanien dieses Tempo beibehalte, werde es 40 Jahre lang dauern, bis die zugesagte Zahl von Flüchtlingen erreicht werden würde. Um eine andere Politik bemüht sich auch die Stadtregierung hier in Barcelona. Auf Initiative von Bürgermeisterin Ada Colau erhielt die Hilfsorganisation Proactiva Open Arms, die im Mittelmeer Menschen rettet, eine Spende in Höhe von 18.000 Euro. Im Haushalt der katalanischen Metropole wurde bereits im vergangenen Jahr eine 500.000 zusätzlich für die Aufnahme von Flüchtlingen eingestellt. Ada Colau kritisiert nicht nur, dass Spanien sich einer geordneten Aufnahme von Flüchtlingen verweigert, sondern auch, dass die von der EU-Kommission dafür vorgesehenen Gelder vom Staat nicht oder nur auf eine undurchschaubare Weise eingesetzt würden. Sie fordert, die Mittel direkt den Kommunen zuzuweisen. Auch die Stadtverwaltung von Madrid hat einen Plan entwickelt, um die humanitäre Notlage der Flüchtlinge anzugehen. Obwohl sie nicht in ihren Verantwortungsbereich fällt, sondern Sache der Zentralregierung wäre, hat Bürgermeisterin Manuela Carmena entschieden, der Stadt für diese Aufgabe 10 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Damit soll den Menschen ein würdiges Leben in Madrid ermöglicht werden, das sagte Rathaussprecherin Rita Maestre im Dezember. Finanziert werden sollen so die Integration sowie die psychologische und soziale Betreuung der Schutzsuchenden. Ebenfalls im Dezember nahmen Colau und Carmena im Vatikan an einem Gipfeltreffen von 80 europäischen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen teil. Die Madrider Verwaltungschefin sprach dort von einem blauen Friedhof, zu dem das Mittelmeer geworden sei. Sie beschuldigte die europäischen Regierungen, für die Situation verantwortlich zu sein. Ada Colau ergänzte, Europa müsse sich entscheiden zwischen der Aufnahme der Flüchtlinge oder dem Rassismus und den neuen Arten des Faschismus. Ich finde, Ada Colau und Manuela Carmena sind wirklich einfach gute Leute. Gute Leute heißt auch das Lied der Gruppe Höchste Eisenbahn. Unter dem Dielenboden liegt ein Schatz. Hinter der Tür beginnt ein Land. Wir reden, nicken uns zu und lachen laut. Lustig, dass du das sagst, so seh ich's auch. Ein Liter Bier sind vier Scheiben Brot. Michael und Amy sind nicht tot. Ich heiße so und so. Und ich gehör zu dem und dem. aus Versehen. Das sind gute Leute, meine besten Freunde. Wir sind gute, gute Leute. Wir sehen nur schlecht aus heute. Von oben runter hast du die beste Sicht. Draußen schlägt die Turmuhr, es soll Sturm geben heute Nacht. Jemand hat Buchstaben und der Kerzen mitgebracht. Alle umarmen sich und stoßen an. Aus der Ferne jemand sehen, wie klein und unwichtig wir sind. Ich geh näher ran, es ist Reinhard May. Tillmann stolpert über die Boxenkabel und der Spuk ist vorbei. Es ist die Polizei, es waren die Nachbarn. Scheiße, die Party ist vorbei. Tillmann versucht es auf die ganz blöde Art. Von wegen Herr Wachtmeister, bleiben Sie doch einfach da. Der Bulle reagiert professionell. Haben Sie Bock auf eine Nacht in der Ausnüchterungszelle? Er nimmt Tillmann mit, er tut nicht mal entsetzt. Kaum sitzt er im Auto, schläft er tief und fest. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Auf Schweizerdeutsch. Ich grüße alle Hörerinnen, alle Hörer vom Niemandsland, von der Schweiz und von der ganzen Welt. Die letzte Viertelstunde im Niemandsland ist angebrochen. Und ich sehe ein Stück blauen Himmel. Hier, aus dem Studiofenster geblickt. Das heißt, die bösen Wolken sind weggezogen. Vielleicht wird es noch ein bisschen wärmer heute. Eine wunderschöne Woche liegt hinter uns. Mit Regen, Sturm und Schnee. Ich habe zumindest genossen. Natürlich nicht die Leute, die da in Schwierigkeiten kamen, das ist klar. Aber insgesamt, als Wetterlage finde ich das ganz toll. Werner, du hast mir gerade gesagt, du hättest gar nichts gesehen, kinomäßig. Was hast du denn gemacht, als du da auf deinem Fieberlager gelegen hast, im Bett? Und hast du da nicht ferngeguckt oder hast du nur geröchelt und an die Decke gestarrt? So weit kommt es noch, ein Fernseher im Schlafzimmer. Nee? Gut, ich habe einen Film gesehen, der hat mir sehr gut gefallen. Ich betone direkt, Achtung, super kommerzieller Film. Sehr grob gestrickt teilweise, aber tolle Story und toll gemacht. Der Film heißt Zeit für Legenden. Auf Spanisch heißt er El Héroe de Berlin. Und auf Englisch heißt er Race, Time for Legends. Es handelt sich um Jesse Owens' Geschichte, der 1936 bei den Olympischen Spielen unter den Augen des Führers 4 Goldmedaillen geholt hat. Hitler war stinksauer und hat die Tribüne jeweils vorzeitig verlassen. Er wollte dem schwarzen Sportler nicht die Hand geben. Jesse, du bist der Beste. Du bist der schnellste Mann der Welt. Wen haben wir denn da? Ich bin Jesse Owens. Ein Naturtalent. Zeit für Legenden. Wie gesagt, Originaltitel Race ist eine Filmbiografie von Stephen Hopkins, das ist der Regisseur, über den US-amerikanischen Leichtathleten Jesse Owens und dessen Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 1936. Der Film feierte am 19. Februar 2016, ist also schon ein Jahr her, in den USA seine Premiere und kam am 28. Juli in Deutschland 2016 in die Kinos. Worum geht's? Im Jahr 1933 verlässt der Afroamerikaner Jesse Owens seine Heimatstadt Cleveland, wobei er seine Freundin Ruth und die gemeinsame Tochter zurücklassen muss und beginnt ein Studium an der Ohio State University. Schnell entdeckt der dortige Trainer Larry Snyder in Owens enormer Schnelligkeit dessen besonderes sportliches Talent. Owens avanciert schon bald zum Leichtathlet-Superstar und bricht alle Rekorde. Allerdings macht ihm auch der Trubel um seine Person immer wieder zu schaffen. Jesse Owens läuft neuen Weltrekord. Lust auf eine Goldmedaille? Klar. Vielleicht in Berlin? Nun sollte man meinen, das Hauptthema dieses Films wäre, wie die bösen Nazis da den armen Schwarzen hässlich behandelt haben. Aber das Hauptthema des Films ist der Rassismus allgemein. Der Rassismus in den USA und der Rassismus in Deutschland zu jener Zeit. Die waren nämlich wie ein Spiegelbild. Du hast die einmalige Chance, ein Zeichen zu setzen. Unter dem Nazi-Regime dürfen wir nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Aus Solidarität mit den unterdrückten Menschen in Deutschland. Du hast die Chance, Geschichte zu schreiben und die willst du einfach wegwerfen? Weil ich für die Menschen ein Vorbild sein muss. Das ist mir vollkommen egal! Im Jahr 1936 stehen dann auch die Olympischen Spiele in Deutschland an, aber Owens ist unentschlossen, ob er wirklich daran teilnehmen will. Unter der Anleitung seines Coaches Larry Snyder trainiert er und wird auch wirklich zugelassen. Während sich Owens mittlerweile darauf freut, wird ein Boykott der Spiele im Nazi-Deutschland diskutiert. Da hatten wir ja mal eine Niemandsland-Geschichtssendung drüber gemacht, einen Beitrag, als Avery Brundage damals hinreiste. Er war Bauunternehmer und hat sich begeistert für die tollen Bauwerke, die Albert Speer da überall hingesetzt hat. Und ich glaube, es war Goebbels, der hat ihm dann auch den Bauauftrag für die deutsche Botschaft in Washington versprochen. Und dann war die Sache schon ziemlich geritzt. Gut, Avery Brundage, das war damals der Leiter des Olympischen Komitees, setzt sich gegen den Boykott ein, um den Deutschen zu zeigen, dass auch Sportler anderer Nationen und Hautfarben große Leistungen hervorbringen können. So sagt es der Film. Der Film unterstellt Avery Brundage also gute Motive. Avery Brundage kommt da sehr gut bei weg. Auch noch andere Schurken, die kommen etwas zu gut bei weg. Zum Beispiel Joseph Goebbels. Der wird da als seltsam schweigsamer, kleiner, verschrumpfter, ständig vor sich hin starrender Typ verbiestert irgendwie gezeichnet. Aber richtige Drohungen spricht er da auch gar nicht so richtig aus. Wie gesagt, Brundage reist also nach Berlin, um vor Ort die politische Lage zu sondieren. Und dann hat man Hollywood gemäß natürlich, während er da im offenen Mercedes durch die Straßen fährt, sieht man, wie SA-Leute schon jüdische Frauen und Kinder aus den Häusern holen. Das sieht man alles. Und hier wird der Film natürlich ein bisschen unglaubwürdig. Wer kann sich denn vorstellen, dass die Straßen, wo Avery Brundage im offenen Mercedes von Nazi-Größen durchkutschiert wird, dass da genau vor seiner Nase die armen Leute aus ihren Häusern geholt werden? Das hat also Hollywood so schön dazu erfunden. Kommt auch sehr malerisch und illustrativ sehr gut rüber. Ist also wie ein Comic aufgemacht. Trotzdem verteidige ich diesen Film, der ist toll gemacht, klasse. Weil ich für die Menschen ein Vorbild sein muss. Das ist mir vollkommen egal! Sie sind ja auch weiß! Sie haben es nicht nötig. Auch die Liebesgeschichte ist relativ glaubwürdig geschildert. Es ist diese Liebesgeschichte, wo ein Mann trotz eines kleinen Schwächeanfalls im Bett einer anderen zu seiner Frau steht. Jesse Owens ist ja allerlei, sagen wir mal, Versuchungen ausgesetzt, wenn er da mit seinem Team durch fremde Städte reist, zu Veranstaltungen. Gut, also der Brundage reist dann nach Berlin und versucht vor Ort rauszukriegen, wie das da aussieht, kommt dann doch zu dem Ergebnis, das kann man machen. Als die Spiele beginnen und Owens auch noch im Berliner Olympiastadion vor den Augen von 100.000 Zuschauern eine Goldmedaille im 100-Meter-Lauf gewinnt, wird er zu einer politischen Symbolfigur, weil er beweist, dass die Rassenlehre der Nazis falsch ist. Eingefangen wird dieser Moment von der Regisseurin Leni Riefenstahl, die die sportlichen Ereignisse in Berlin mit ihrer Kamera dokumentiert und aus den Aufnahmen ihren Propagandafilm Olympia schafft. Die Riefenstahl kommt auch sehr gut dabei weg. Die wird als Freakin, als Besessene gezeigt, die einfach nur ihre Kamera im Kopf hat. Die legt sich dann mehrmals mit Goebbels an, widerspricht ihm. Goebbels hatte verboten, bestimmte Wettkämpfe zu filmen, wo ein deutscher Athlet verliert, und die Riefenstahl reißt einfach die Tücher von den Kameras, die Goebbels hat verhängen lassen, und filmt fröhlich drauf los. Und dadurch, dass sie bei Hitler so gut angesehen ist, kann Goebbels auch gar nicht an sie ran. Sie bittet nach dem Wettkampf Jesse Owens, der gewinnt übrigens auch den Weitsprung mit 8 Meter, weiß ich nicht was, also ein Riesensprung, bittet sie, die Szene nochmal nachzustellen, damit sie sie mit ihrer Kamera von unten filmen kann. Und dieses berühmte Foto kennt man. Und diese berühmte Szene kennt man aus den Riefenstahl-Filmen. Die Leute erwarten es von dir. Sie erwarten was? Dass du nach Berlin fährst. Du bist zum Laufen geboren. Lass dir das nicht ausreden. Beim Laufen geht es nicht um schwarz oder weiß, nur um langsam oder schnell. Weder die Hautfarbe zählte, noch Geld oder Hass. Am Ende des Films gibt es auch eine sehr hässliche Szene. Man sieht also Jesse Owens und seine Frau, sie haben geheiratet, sie sind Volkshelden in den USA, werden zu einem Empfang in einem riesen Hotel mit Bürgermeister und Gouverneur geladen, kommen zum Eingang abends zu ihrer Ehrung und der weiße Gruß August, der da vor der Tür steht, sagt: "Sorry, Sir, no entry for black people." Entschuldigen Sie, mein Herr, in diesen Eingang dürfen keine schwarzen Menschen rein. Sie müssen leider den Hintereingang nehmen, den Eingang, der nur für Schwarze zugelassen ist. Und diese Szene ist wirklich absolut schockierend, wenn man sieht, was dieser junge Bursche, der sich doch als sehr robust erweist, alles durchgemacht hat, dann kann man nur sagen, pfui Teufel. Aber gut, der Film ist ehrlich in viele Richtungen, kitschig in einige, kommerziell sowieso, und trotzdem sehenswert, weil es ihm gelingt, eine spannende, wie ein Comic aufgebaute Story zu erzählen. Mit tollen Bildern, irren Szenen, auch die Massenszenen im Stadion werden gut gezeigt. Und dafür lohnt es sich, ihn zu sehen. Konzerthinweis, Werner, im Niemandsland, was gibt's? Ein Konzerthinweis auf das Konzert, das gestern Abend stattgefunden hat. Also eine Konzertbesprechung oder was? Konzertkritik? Aber so würde ich das auch nicht nennen. Nee. Und dann? Ich war bin gestern Abend ein bisschen versumpft bei der Fete zum 26. Jahrestag von Contrabanda. Und deshalb konnte ich auch nicht mehr Material zusammenstellen. Und da gab es eben auch Musik und drei Gruppen. The Wild Sisters war die erste. Drei Frauen, die Sängerin, sehr potente Stimme. Und danach noch eine Gruppe auch. Die Sängerin hatte auf ihrem T-Shirt zu stehen: "The future is female." Auf der anderen Seite hatten sie dann doch ein G Gitarristen dabei, der ein Mann war. Aber war ganz nett, ja. Und viele nette Leute da, ist ja auch klar, wenn das Kontrabanda, Kontrabanda ist. Du warst nicht da, ne? Nee, ich musste arbeiten und hatte danach ein anderes Ereignis. Es ging um ein Abendessen, zu dem ich eingeladen war. Und dem konnte ich mich nicht entziehen. Hat es dann wenigstens geschmeckt, das Abendessen? Ja. Weil ich wäre sowieso sehr spät gekommen. Ich war erst viertel nach zehn wieder in Barcelona. Und dann da noch hinzureisen, das war mir... Und heute Morgen dann ins Studio. Ich habe auch allen Leuten gesagt, die nach dir gefragt haben, dass du freitags länger arbeiten musst. Ne? Dankeschön. Nee, aber dann, wenn du wenigstens gut gegessen hast, ich habe also nichts gegessen da bei der Fete. Nee, hat man dir dann nichts angeboten? Doch, aber ich muss ja auf die Linie achten. Aber ich habe da nur flüssige Nahrung zu mir genommen, das Bier. Das war nicht so gut, muss ich sagen. Nee? Hat einen schönen Namen, Rosa del Foc oder La Rosa del Fuego. Aber war wirklich fad. Ich habe es dann trotzdem getrunken, weil das einen Solidaritätspreis hatte und ein bisschen teurer war als das andere, was es draußen in der Theke gab. Toll. Ja, Werner, wir müssen raus. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Dann gehen wir raus, gleichfalls für dich und für alle Hörerinnen und Hörer. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Werden Sie glücklich, genießen Sie den freien Tag und bis nächste Woche. Wir verabschieden uns, Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Agur, adeo, goodbye. Oder bist du verwirrt? Sag's bitte, damit ich wieder aufhör. Ich hab gesagt, sag nichts, nur weil du sollst. Hab nicht geahnt, dass gar nichts mehr kommt. Liebe kann man nicht kaufen, vielleicht waren wir zu langsam. Wer bringt mich jetzt zu den anderen? Vielleicht waren wir ja zu langsam. Wer bringt mich jetzt zu den anderen? Sag bitte, woran auch immer du glaubst. Schockstarre und gar nichts mehr geht. Deine Lähmung, ob du ihn ausstehst. Das kann man nicht kaufen, sich kann man nicht kaufen. Vielleicht waren wir zu langsam. Vielleicht waren wir ja zu langsam. Wer bringt mich jetzt zu den anderen? Hast du wirklich überlebt und hast du genau nachgedacht? Nicht, dass du später bereust, was du jetzt getan hast. Kannst du dir glauben und dir vertrauen, wie lange du brauchst, um es fertig zu bauen? Hör nicht auf, alles was du tust. Es wird wunderschön, überflüssig, aber gut. Ein Windstoß, wo es keine Seele gibt. Eine Ente, die sich in ihr Geld verliebt. Eine Uhr, die dich schlägt, wenn du etwas vergisst. Überflüssig, aber gibt's noch nicht. Ein Aufzug, der höher fährt als das Haus. Überflüssig, das denkst du dir gerade aus. Frag mich, ob wir uns wieder verlieren. Und sag mir, auf jeden Fall. Bloß los, frag mich, wo wärst du lieber als hier? Und sag nicht, überall. Wir haben uns geträumt. Er bringt mich erst zu den anderen.